Aber keiner seiner Freunde rührt sich von der Stelle. Alle starren fassungslos in den Ring. Ja, die Feier ist vorbei, doch ich schrei weiter ins Mic bis zum Sonnenaufgang. Denn die Scheiße braucht Zeit, es ist ein Freifahrtschein in die Recyclingtonne. Du hast dir Zeit genommen, um vorbeizukommen. Er schreit Arme hoch, doch alle starren doof und verstehen Hare Krishna, Kamelos und Bros. Oh, Dida, Dida, Dida, oder Dida. Unfähig den Ort zu verlassen, gefesselt. Okay, Preamp AD, ich sitze über weißgelockten Perückenträgern, wie Stacheldraht über Schützengräben, wie der Küstennebel über Pfützen stehen. Stachelbart, harte Seeschiffskapitän. Über Flüchtlingscontainern und meine Führerkabine bin ich ein Kirmes-Entertainer. Oder laber mehr übers Wetter als ein Regenschirmvertreter und verteile Affenkniffe, Keilerköpfe und Pferdeküsse, Kopfnüsse, Hakel und Keuschheitsgelübde. Über Scheuklappen trage mit dein Ode-Gesang an die hochdeutsche Sprache. Und was geht bei euch so noch des Weiteren heute Abend? Wir trinken Karlsberg und Becks auf dem Bergstadtfest. Feuerwasserparty für das soziale Netz. Es wird anspruchsloser als gängige Stadtpunks und standpunktloser als ein hängender Wandschrank, wie das Lille eines Reitschulebetreibers. Er schreit Arme hoch, doch wie von Medusa versteinert bewegt sich nicht einer. Und er schreit Arme hoch, doch alle verstehen nur Kamelose und Prost. Ja, die Feier ist vorbei, doch ich schrei weiter ins Mic bis zum Sonnenaufgang. Denn die Scheiße braucht Zeit, es ist ein Freifahrtschein in die Recyclingtonne. Du hast dir Zeit genommen, um vorbeizukommen. Und er schreit Arme hoch, doch alle starren nur doof, gefesselt von den Ereignissen, die sich dort abspielen.